Es ist eine magische Kette. Nur die gleiche Person kann sie lösen, die sie mir angelegt hat. Aber die kehrt nie mehr zurück. Und wenn du nur in meine Reichweite kommst, muss ich dich in Stücke reißen, Söhnchen. Das würde mein Ende nur ein wenig hinausschieben, um 1 oder 2 Stunden. Also bleib mir vom Leib und lass mich in Ruhe krepieren. Vielleicht finde ich etwas zu fressen für dich. Geh zur Hölle, du kleiner Narr. Willst du mich am Leben halten, bis das Nichts hier ist? Selbst Gaia, die finstere Fürstin, hat sich hineingestürzt wie alle anderen hier. Warum sind sie nicht geflohen? Sie hatten keine Hoffnung mehr. Das macht euer Eins schwach. Das Nichts zieht euch mächtig an, und keines von euch wird ihm mehr lang widerstehen. Gmorg ließ ein tiefes, böses Lachen hören.